Tag, hier Landstuhle, Folge 27, das war's. Also das war's mit dem Jahr 2080. Aufnahmedatum dieser Folge ist fast ein Jahr nach der letzten Folge, also wir sind schon weit in 2019. Aber ich will euch trotzdem noch einen kleinen Rückblick geben, was so letztes Jahr noch passiert ist, damit es einfach einen runden Abschluss hat und das nachhören, wie es hier weitergeht. Habe jetzt so vielleicht wie viele andere auch eine kleine Podcast-Pause gemacht. Das heißt aber nicht, dass ich nicht also vom Podcast weggekommen bin. Ich habe einfach nur nicht die Folge aufgezeichnet. Also im Hintergrund mir Gedanken gemacht, was ich in meinem Podcast noch erzählen will, für mich, für alle anderen oder für die, die es zuhören, habe ich weiterhin gemacht. Das heißt, normalerweise sind auch die Shownotes und die Themenblöcke und so stehen eigentlich alle schon. Das heißt, eigentlich sogar bis zum heutigen aktuelle Tag. Das heißt, in der Folge tue ich das letzte Jahr noch ein bisschen aufarbeiten, nicht so im Detail, wie das vielleicht sonst gewohnt sind, also mit alle Touren, die ich so gemacht habe, sondern eher so ein bisschen die Highlights und eher so back vom Haupt-Mountainbike oder Fahrradfahren eher zum Everyday Life, was mich so beschäftigt und was so abgeht in meinem Leben. Deshalb noch ein bisschen Contents, auch für euch so ein bisschen als Event- und Reiseempfehlung, für die, die auch hier aus der Gegend kommen oder halt auch so in der Bubble sind. Habe ich natürlich auch Events besucht, die mir von in der Podcast-Szene oder von Twitter bekannte Leute empfohlen worden sind. Und deshalb fange ich gleich mal an mit dem Trailbike-Meisterschaft in Schatthausen. War auch eine schöne Tour, bin ich mit dem Fahrrad hingefahren, war super Wetter, habe mir mal dieses Trailbike angeguckt. Werde ich auf jeden Fall in meinen jährlichen Terminkalender aufnehmen, weil es halt schon ein bisschen beeindruckend, das live zu sehen, was die halt hier mit ihren Trailbikes so im Gelände machen können. Gibt es natürlich auch in Richtung Mountainbike und Trailbikes, also mit Fahrrad, das war hier jetzt motorunterstützt, aber gibt es auch Gelände, nur dort habe ich mir bis jetzt noch nicht, was heißt die Mühe gemacht, dort war ich bis jetzt noch nicht und habe mir das nicht mal angeguckt. Ich glaube, die sind auch nicht so mit öffentlichen Meisterschaften, also dort in Ort, also in Dossenheim, die haben das eher so als ihr eigenes Trainingsgelände. Dann war wieder obligatorisches Adler Mannheim Spiel. Hier habe ich mir jetzt nicht notiert, welches Adler Mannheim Spiel war. Wenn man es up to date im Zusammenhang sieht, sind sie mit einem dieser Spiele mit der Deutscher Meister geworden. Zur Meisterfeier war ich nicht. Hatte ich, glaube ich, irgendwelche andere Gründe. Die waren, glaube ich, nicht hier in Mannheim bei ihrem letzten Spiel, beziehungsweise muss ich irgendwie unterwegs gewesen sein, dass ich nicht noch in die SAP Arena gefahren bin, weil entweder feiern sie halt natürlich vor Ort, also wenn sie beim Heimspielmeister geworden sind, oder natürlich kommen sie vom Auswärtsspiel auf der Rückreise vorbei. Was so noch ein bisschen Highlight wieder war im September, ist das Weitsichtenfestival. Dort war ich auf einem Vortrag gewesen von Harald Philipp. Und zwar, das war diesmal der Beitrag Flow. Also Harald Philipp kann ich auf jeden Fall empfehlen, nicht nur für Leute, die gern sehen, wie er mit dem Mountainbike fährt, sondern auch eher so, was so seine Lebensgeschichte ist und wie er das so inszeniert. Kurzes Update später, er hat auch ein neues Programm, eine neue Runde rausgefunden, die heißt Pfadfinder und die ist noch ein bisschen deeper, also so. Was mit seinem Vater passiert ist und so, will ich euch jetzt nicht spoilern. Also wie gesagt, Vorträge sehr empfehlenswert. So ein bisschen als Sportevent, auch natürlich mit Mountainbike verbunden, war ich auf der Rallye Alfalsterbass, das ist die Nibelungen-Rallye. Die war auch als Zuschauer sehr, sehr interessant, weil von, das ist ein kleiner Rundkurs aufgebaut. Und genau im Zentrum drin haben sie halt so ein bisschen Essenstände und Bierstände. Das heißt, man kann einfach dort essen, trinken, sitzt ein bisschen erhöht und sieht halt die verschiedene Runde und die verschiedene Fahrradklasse, also Fahrklassen dort rum. Und wie gesagt, da ich mit dem Fahrrad war, habe ich das natürlich auch mit einer schönen Mountainbike-Tour verbunden. Oktober letzten Jahres war wieder dieses Open Firehouse auf dem Airbase-Flugplatzfest. Das heißt, wir fahren da immer mit unserem historischen Feuerwehrauto hin und sind dort, wie gesagt, eingeladen. Nicht nur die Feuerwehren sind eingeladen, sondern halt auf dem Flugplatz Ramstein auch alle Airbase-Angehörige. Und was halt hier für uns halt sehr, was das cool ist, Feuerwehr hat dort halt ganz anderer Stand. Also auch von, wie sie in der Bevölkerung akzeptiert wird. Es hat jetzt, wenn man haben mich euch mal, wenn es interessiert, wir haben mal nachgefragt, bis ins Detail gehen, wer auch diese Serie sieht, das ist eher ein bisschen militärisch organisiert mit ganz straffen Strukturen, also der Master Feuerwehr Chief, ja, das ist eine Respektsperson. Hier auf der Base ist das auch noch in Verknüpfung mit Militär, also es gibt dort, weil viele Deutsche und Amerikaner arbeiten, also immer zwei Chefs, deutscher Chef, Ami-Chef. Wie gesagt, wenn euch das mal interessiert, wie auch auf der Wache das ein bisschen unterteilt ist. Also es gibt da Aufenthaltsraum zum Beispiel, wo nur die Deutsche sitzen, in Anführungszeichen. Und es gibt da Aufenthaltsraum, wo nur die Amerikaner sitzen. Das heißt aber nicht, dass die sich mischen, sondern das ist eher so von der Gruppenbildung zum Beispiel. Wenn nur ein Saal wäre mit einer gewissen Anzahl an Sessel und die Deutschen gucken samstags immer Fußball, was macht dann der Amerikaner? Also eher so ein praktischer Hintergrund. Tiefer habe ich es jetzt nicht hinterfragt, aber es war auf jeden Fall ein schöner Tag. Dieses Jahr haben sie es richtig schön groß aufgezogen. Also es gab ein ganz tolles Catering mit Pulled Pork Burger selbst gemacht. Da hatten sie allein 10 Soldaten engagiert, die hier dieses Barbecue vorbereitet haben. Es gab Vorführungen, es gab viel Sache für die Kinder. Was ich dort immer habe, ist, die haben viel Merchandise für die Kindererziehung mit Brandschutz. Es gibt einen Container, der Hurricane simuliert. Es gibt zum Beispiel, war ich auch drin, gibt es natürlich auch ein paar Videoaufnahmen davon, wie kleine Kinder beigebracht wird, wenn es halt brennt. Zum Beispiel ist das in dem Container, dass die Kinder halt erst mit der Hand an die Tür greifen, ob sie dort rausgehen können. Die Tür ist dann so beheizt. Und wie gesagt, dann wird dann Schritt an Schritt halt so ein kleines Kind gezeigt, was es halt macht, wenn es brennt, dass es ein Handtuch vor die Tür legt und dass der Notausgang das Fenster ist und so. Also richtig klasse gemacht und das bringt was. Bei uns Deutsche habe ich so einen Container, so was Ähnliches noch nicht gesehen. Aber ich denke mal, das gibt's bestimmt auch, habe ich mich aber jetzt nicht mit beschäftigt. Absolutes Highlight ist natürlich hier, dass ein Flugfeld-Tanklöschfahrzeug natürlich Brand an einer abgestürzten Militärmaschine oder halt an so einer Galaxy simuliert. Das ist ja halt auch leider hier in Ramstein schon passiert. Also Ramstein ist ja nicht nur in Anführungszeichen bekannt für das Flugplatzunglück, sondern auch für den Galaxy-Absturz. Und was dort halt so ein bisschen Detail oder Insider ist, ist, dass halt Kameraden von unserer Feuerwehr, die halt auch bei der Amis arbeiten, halt dieses Fahrzeug gesteuert habe. Und das war auch schon sehr, sehr spektakulär. Gibt es natürlich auch eine Aufnahme davon. Was noch zum Oktober zu sagen ist, ich habe mal das Bike-Revier ein bisschen gewechselt. Und zwar bin ich Richtung Donnersbergkreis gezogen. Das ist ja auch der höchste Berg hier in der Umgebung. Trotz einer guten Ausarbeitung der Tour hat man doch kein Erfolgserlebnis, weil doch die Wege dort, Stichwort Geröll und Fahrbarkeit, ein bisschen schwierig sind. Also auch dieses Bike-Gebiet müsste nochmal erobert werden, war mal, wie gesagt, nur ein kurzer Abstecher gemacht. Gibt es auch relativ kleine, aber feine Szene. Aber wie gesagt, dort waren wir noch nicht. Das heißt, Bike-Revier ist weiterhin Pfälzerwald oder hier der Odenwald. Im November hatte ich 2 Highlights, die sogar relativ eng zusammengehängt habe. Und zwar stand da ja meine lang angekündigte und dann final doch durchgeführte Japan-Reise auf dem Plan. Am Vorabend war noch die Landfunker Weihnachtsfeier, habe ich mir es natürlich nicht nehmen lassen, noch mal kurz nach Kaiserslautern zu fahren, um die alte Buddies zu treffen. Aufnahme oder Treffpunktort war ein Restaurant im Industriegebiet von Kaiserslautern, wo man in Buffetform asiatische Speisen genießen konnte. Was eigentlich ein cooles Bild war, ist, da ich schon kein Alkohol trinken konnte und mich hier auf 3 Wochen japanisches Essen eingestellt hat, war ich dann dort wirklich der Einzige, der nur alkoholfreies Weizen getrunken hat und nichts gegessen hat. Also es war auch möglich. Die hat zwar ein bisschen komisch geguckt, aber es war, wie gesagt, kein Thema, dass man an dieser Weihnachtsfeier halt nur da sitzt, die Gesellschaft nicht Leute genießt, ein bisschen was trinkt und nicht isst. Wie ihr ja heute ein bisschen mitbekommen habt oder dass es ein runder Punkt gibt, warum ich jetzt gleich noch ein bisschen ins Detail gehe, ist an dem Tag, wie gesagt, da aufzuzählen will ich jetzt keiner vergessen, war auch der Bobson Bob da, der für seinen Podcast-Film ein paar Aufnahmen getätigt hat. Also ohne jetzt spoilern zu wollen, möchte ich hier nur Bezug drauf nehmen. Also wie gesagt, ich gehe sehr, sehr gerne immer auf die Weihnachtsfeier der Landfunker. Ich hoffe, die ist auch bald wieder, fast einen Tag später, wobei sie schon gesagt haben, das geht vielleicht bis ins Frühjahr. Aber wie gesagt, so ein Feier soll ja auch nicht erzwungen werden, sondern es soll auch alles reinpassen, wenn die Leute Zeit haben, beziehungsweise im Vorweihnachtsstress ist das manchmal immer ein bisschen schwierig. Aber vielleicht klappt es ja auch dort. Das Fest jetzt rückwirkend betrachtet, hat man ja dann nicht mitbekommen, warum oder was die Leute gesagt haben und wie die Frage halt später so eingelaufen sind. Und das hat mich jetzt auch so ein bisschen nochmal einen Ruck gegeben und motiviert, halt doch nochmal, was heißt doch nochmal, also jetzt zeitnah den Podcast nochmal rauszubringen, weil natürlich jetzt und nochmal andere Blick oder in dem Zusammenhang gibt es natürlich jetzt acht Sachen, die ich halt jetzt hier erzählen will, was halt dann natürlich nochmal ein bisschen eine Auswirkung hat oder mich, wenn es dann jetzt motiviert hat, dann nochmal einen Kick gegeben hat. Wer acht dort war, war zum Beispiel der Uwe und seine Frau Nicole, die in der Zwischenzeit jetzt auch einen Podcast rausgebracht haben, das ist der kleine Podcast, kann ich an der Stelle auch empfehlen. Das heißt, trotz dieser Bubble oder trotz, dass man nur ein bisschen begrenzt ist in unserem Podcasting, gibt es immer wieder neue Projekte, die sehr interessant sind und wo man auch die Leute ein bisschen besser kennenlernt. Ja. Das heißt, man hat zwar jetzt hier nicht so die tiefe, innige Bekanntschaft, ja, weil man sich nicht so oft sieht, aber durch die Podcasts und die Projekte kann man halt auch ein bisschen mehr reinnehmen und manche Sachen vergisst man auch. Also ohne das ein bisschen zu spoilern, war natürlich auch das, was der Uwe erzählt hat, mit was sein wichtiges Podcast-Projekt, hat mir natürlich auch wieder ein bisschen in den Geist gerufen, warum ich persönlich podcaste. Also Podcast natürlich für mich selbst, so als Erinnerung oder für Emotionen oder für Sachen einfach darzulegen, ja. Oder halt auch Sachen nochmal halt in Erinnerung zu bringen. Ich habe zwar bis dato noch keine meiner Folgen nochmal wieder gehört. Ich glaube, das ist auch dann, wenn man sich selbst hört oder so eine Entwicklung als Podcaster macht, ein bisschen komisch, sich dann selbst Rede zu hören und zu denken, ja, was erzählt er jetzt wieder und so Details. Aber das sind halt Sachen, die halt zu dem Zeitpunkt für den Mensch halt wichtig sind und die ihr halt mitteilen wollt. Ob es halt jemand interessiert, ob er große Hörerschaft hat, also später wie der Obermann auch gesagt hatte, Christian, man macht das nicht für einen, für 10, für 50. Man muss halt für den spielen, für den sich's anhört. Und wenn man dann halt später mal zurückgeht, nach, was weiß ich, 1, 2, 3 Jahre und will halt noch mal hören, wie man damals so drauf war, wie man damals gedacht hatte, wie so die Stimmung war, finde ich es, wie gesagt, schon eine gute Sache. Wie gesagt, das nur kurz zum Rückblick Landfunker Weihnachtsfeier und dann auch jetzt ein Jahr später Podcast-Film rausgebracht und so ein erstes Feedback dazu. Ach, nochmal das Sven nochmal gesehen, damals noch mit seinem Bart, der jetzt natürlich auch in der Zwischenzeit eine Veränderung durchgemacht hat und so. Ja, also wie gesagt, Podcast immer noch ein schönes Medium, wenn man auch in so einer Bubble ist, dass man auch mit Leuten in Kontakt bleibt und so bisher auch sein Leben ein bisschen mitteilen kann oder halt natürlich auch am Leben anderer Leute so ein bisschen teilnehmen kann. Aber gut, zurück weiter zu meinem Erleben, also was ich euch in dem Podcast erzählen wollte. War ein schöner Abend und morgens direkt ging es los nach Japan. 3-Wochen-Reise. An der Stelle kommt natürlich kein Japan-Content, weil wer mein Unterwegs-Feed kennt oder abonniert hat, ist jetzt auch ein bisschen rausgekommen. Manche Leute wussten das nicht oder haben den Zusammenhang nicht gesehen. Der war natürlich dann tagesgenau up-to-date, weil deshalb habe ich natürlich auch der Unterwegs-Feed, weil dort habe ich natürlich aus Japan direkt immer meine Eindrücke und meinen Reisebericht verfasst. Ich denke nur, es war sehr, sehr interessant mit bisschen Sachen, was ich gemacht habe, mit Hintergrundinfos zu Japan. Also wie gesagt, könnt ihr euch gerne nochmal anhören an der Stelle oder für die Leute im Normalfeed. Nicht erschrecken, die nächste Folge ist dann praktisch ein Zusammenschnitt dieser Unterwegsschnittfolgen. Kurze bisschen Zusammenhang mit Aktuelles. Also wir sind jetzt ja ein Jahr später. Japan hat gerade schon die Rugby-WM stattgefunden. Die ist abgeschlossen worden. Und nächstes Jahr stellt sich Japan, jo, also 2020, auf die Olympischen Spiele vor. Das heißt, für mich persönlich heißt das, Japan als Reiseziel fällt in Anführungszeichen auch ein bisschen aus. Das ist wahrscheinlich dann eher zu viel los, zu übervölkert und in Anführungszeichen zu stressig. Das heißt, ich werde auf jeden Fall, habe ich, werde ich auch hier sagen, spoilere ich ja nicht, auf jeden Fall nochmal nach Japan, aber das denke ich mal, schiebe ich ab 2021. Dezember hatte ich noch so, also weiterhin ja immer noch die Fahrradsaison am Laufe, ist meine Sattelstütze defekt gegangen. Und das kann ich euch auch rückwirkend sagen, das war eine bisschen längere Sache. Und zwar auch so eine hydraulische Sattelstütze, nicht erschrecken, nur ganz kurzer bei Content, muss man normalerweise entlüften und warten. Hatte ich natürlich jetzt nach 2 Jahren nicht gemacht und die ist zusammengesackt. Und so musste ich halt dann, obwohl ich bin ja in der Wintersaison durchgefahren, ohne Sattelstütze fahren. Und das ist natürlich sehr, sehr anstrengend, beziehungsweise auch vom Sicherheitsfaktor nicht so ohne. Deshalb habe ich die dann auch ausgebaut, gibt eine längere Geschichte und so, damit will ich euch nicht nerven. Also wie gesagt, für die richtigen Bike-Contents, Sattelstütze, wie der Umtausch war, was damit passiert ist, welche ich mir als separates geholt habe, kann sich gerne jemand melden. So, was ich mir noch neu gegönnt habe damals, also im Dezember, war ein neuer Radsatz, 29 Zoll, also als Austauschradsatz. Den habe ich in Betrieb genommen mit Tubeless. Ja, gibt es auch noch ein paar Details und Probleme und Schwierigkeiten. Aber an der Stelle braucht man nicht. Highlight im Dezember war dann natürlich wieder der traditionelle Brockenaufstieg und das Cachen im Schnee. Das hat mal wieder viel Spaß gemacht. Also eigentlich ist das so das einzigste im Jahr, wo ich cache. Also natürlich habe ich in Japan auch gecached, um den Länderpunkt zu bekommen, um noch ein paar Spots dort zu setzen. Aber sagen wir, in der Community richtige Caches lösen und Tradis und Rätsel-Caches und mit der Gemeinschaft auch rumzulaufen und auch richtige Funde zu machen, schaffe ich als schlechter Geocacher oder als eigentlich Muggel nur in Gesellschaft. Was noch so ein bisschen Highlight war, im Dezember die traditionelle Heiligabend Weihnachtsradeln im Klantal. Das war wirklich eine coole Truppe. Gibt es auch noch mehr Details und Infos auf meinem YouTube-Channel. Also wollte ich eigentlich schon vorher erzählen, wer mich eigentlich im YouTube-Channel abonniert, der sieht natürlich auch zum Thema Bike-Contents und so Routenempfehlungen. Das sind natürlich alle Sachen über Strava und ReLife hochgeladen. Wer denkt, oh, er ist viel unterwegs, ich lade dort noch nicht mal alle Touren hoch. Also für mich privat und nicht also nicht für alle sehbar sind natürlich alle Touren hochgeladen, aber auf dem YouTube-Kanal eigentlich nur die landschaftlich sehenswerten oder was halt wirklich coole Events waren. Zum Beispiel halt einen Tag später, also ihr seht, ich habe die Weihnachtstage voll genutzt, war ich in Erzenhausen. Da war so mein absolutes Highlight, dass ich eine 25% Steigung überwinden konnte bei den kalten Temperaturen. Das hat mich so bisher als Jahresziel noch ein bisschen stolz gemacht. Und ach, am 26. war ich mit einem ehemaligen Feuerwehrkamerad unterwegs. Da haben wir eine Weihnachtstour gemacht, die für mich normal, aber rückwirkend betrachtet für ihn schon so ein bisschen am Limit waren. Also da haben wir es uns wirklich besorgt bei minus 8 Grad. Und da sind wir eine kleine Weihnachtsrunde gefahren, über 60 Kilometer, mussten uns dann bei Schneeeinfall in Homburg im Burger King noch eine Stunde, zwei aufwärmen, weil unsere Idee, dass wir mittags oder wir mussten ja ein paar Gaststätte und ein paar Lokalitäten haben auf, auch am 26. Aber da hat man total auf dem Schirm, dass selbst die Pfälzer Waldhütte, also die Fritz-Klaus-Hütte, die hatte zwar auf, war aber natürlich sehr, sehr fein eingedeckt. Also für so Leute wie mir mit Bike-Buddies und so, sie haben es natürlich reingelassen und wir haben noch kurz einen Kaffee gekriegt, aber es war natürlich vom Ambiente schon ein bisschen nicht nachgedacht, dass das so ist. Dann ein Highlight war noch von Feuerwehrseite. Ich bin geehrt worden vom Landesfeuerwehrverband für 25 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit. Das war noch in einem schönen Rahmen, noch eine schöne Ehrung, die ich da bekommen habe. Und ich war natürlich obligatorisch, im Dezember ist das immer, kommt jetzt auch bald immer, war ich natürlich auf dem Herr der Ringe-Konzert, diesmal Teil 2, die zwei Türme. War von der Location diesmal nicht in der Alte Oper, sondern war in der Festhalle Frankfurt. Der Unterschied war die Lokalität, also vom Sound und vom Bild und vom Sehen war es gut. Es war aber jetzt eher schon ein bisschen auf Masse orientiert. Also da passen natürlich wesentlich mehr Leute drin. Das Publikum war noch eher Mainstream, ja, also noch eher Jüngere kämen, so in Anführungszeichen, was man in der Frankfurter Oper hatte, so Klassik-Fan oder das gewisse Publikum und ein paar Fans. Das war eher so wirklich nicht schickimicki, aber es war eher so Mainstream, statt auf Games of Thrones in Konzert gehen wir jetzt auf Herr der Ringe in Konzert. Aber ich hatte einen relativ guten Platz gehabt und habe schön gehört und schön gesehen und war wieder ein geiles Erlebnis. Was natürlich jetzt auch, was heißt endet, das heißt dieses Jahr 2019 kommt dann der dritte Teil, da habe ich mir auch dann direkt die Karte schon organisiert. Die hängt an meinem Kühlschrank, da geht es am 3. Dezember geht's weiter. So, wie gesagt, war ja schon Silvester nichts Spektakuläres, mache ich normalerweise in der Regel nichts. Deshalb war das eigentlich so mein Jahr, beziehungsweise auch mein Beijahr. Positiv war, dass ich dran geblieben bin, dass ich schöne Touren gemacht habe. Ich war sturzfrei, also keine größeren Verletzungen. Und habe damals, also das Bikejahr habe ich mit 6.760 Kilometer und 64, oder knapp 65.000 Höhenmeter abgeschlossen. Das war 7,3 mal 11 RS. Das heißt, ich bin ein bisschen weniger gefahren als das Jahr im Vor, dafür aber mehr Höhenmeter. Habe mich eigentlich ganz gut gefühlt auf dem Fahrrad. Und der Einzige, was ich daraus gelernt habe, dass dieses Everesting, also dieses an einem Tag auf diesen Mount Everest fahren, dass das einfach unrealistisch ist. Also in meiner Gewichtsklasse und mit meinem Fahrrad und ist es einfach nicht möglich, dass ich diese Steigung einfach an einem Stück oder so fahre. Das ist zu anspruchsvoll, zu ungesund. Everesting hat sich für mich in Anführungszeichen erledigt, macht aber nichts. Deshalb, ich gucke da immer einen Kumpel von mir, der macht das 2-3 Mal im Jahr. Also die Leute kriegen, wie gesagt, hier maximaler Respekt. Insbesondere, wenn sie es halt auch mit nicht so ganz Hightech-Fahrräder fahren oder wenn sie von ihrer Physiognomie ein bisschen kräftiger sind und mehr Gewicht haben. Weil nochmal, wie gesagt, die Regel, 10% Steigung auf 10 Kilometer machen 10 Kilogramm mehr Systemgewicht, machen dann 4 Minuten aus. Also wie gesagt, wenn dann einer fährt, der 20 Kilo leichter ist, hängt der euch auf der Strecke locker mal auf eine halbe Stunde ab. Und das ist auch für also Krafteffizienz und auch für so Gruppendynamik muss man dann das so ein bisschen wissen, weil sonst kommt man oft in, was heißt Demotivation, man tut sich unbewusst pushen, tut so viel Energie halt verschwenden, indem man halt bei leichteren dranbleiben will und das ist eher so ein bisschen kontraproduktiv. Dann mache ich an der Stelle die Folge mal zu. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, nächste Folge geht dann nochmal die Japan-Zusammenschnitt. Und dann wird es in den nächsten Tagen auch die nächste Folge kommen, die sich dann mit Q1 2019 beschäftigt. Danke fürs Zuhören. Euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Servus, der Latschstuhle.